Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 15. August 98. Mein Briefchen durch Graf Moltke wirst du nun erhalten haben. Ich wünsche Glück zu eurer Wiederankunft in Dresden. Solche Expeditionen sind freilich nicht sehr ergötzlich, besonders für Leute unserer Art, und du musst dich mit den möglichen guten Früchten trösten, wenn ihr nur nicht wieder getäuscht werdet. Ich habe übrigens während deiner Abwesenheit nicht viel tätiger gelebt, was das Produzieren betrifft. Es fehlt mir dieses Jahr an aller Lust zum Lyrischen, ja, ich habe sogar eine Abneigung dagegen, weil mich das Bedürfnis des Almanachs, wieder meine Neigung aus den besten Arbeiten am Wallenstein wegriss. Ich habe es auch verschworen, dass der Almanach außer dieser nur noch eine einzige Fortsetzung erleben und dann aufhören soll. Ich kann die Zeit, die mir die Redaktion und der eigene Anteil wegnimmt, zu einer höheren Tätigkeit verwenden. Die Kälte des Publikums gegen lyrische Poesie und die gleichgültige Aufnahme meines Almanachs, die er nicht verdient hat, machen mir eben nicht viel Lust zur Fortsetzung. Deswegen werde ich, wenn der Wallenstein mir gelungen ist, beim Drama bleiben und in den übrigen Stunden theoretische und kritische Arbeiten treiben. Mit meiner Gesundheit bin ich diesen Sommer recht leidlich gefahren und auch die übrige Familie hat sich sehr wohlauf befunden, hätten wir einander nur dieses Jahr sehen können. Aber es war keine Möglichkeit vorauszuwissen, dass ich, trotz meines Hierbleibens, nicht viel weiter in meinen Arbeiten kommen würde, als wenn ich diese Zeit meinem Vergnügen gewidmet hätte. Es ist mir der Gedanke gekommen, ob wir uns nicht etwa Anfang Oktobers, wenn ich den Almanach vom Halse habe, an einem dritten Ort, vielleicht in Wurzen, sehen könnten, um uns doch wieder zu sehen, etwa auf 3 Tage. Man ließ die Kinder zu Hause, ihr brächtet vielleicht Gesslern, ich Goethe mit. Auch machte mir's eine wahre Lust, euch den Wallenstein zu lesen, soweit er fertig ist, und so jenen immer unvergesslichen Abend anno 1787, wo ich die letzten Akte des Carlos euch vorlas, zu wiederholen, denn ich muß gestehen, daß ihr, Humboldts, Goethe und meine Frau die einzigen Menschen sind, an die ich mich gern erinnere, wenn ich dichte, und die mich dafür belohnen können, denn das Publikum, so wie es ist, nimmt einem alle Freude. Ich habe Goethen dieser Tage die 2 letzten Akte des Wallensteins gelesen, soweit sie jetzt fertig sind, und den seltenen Genuss gehabt, ihn sehr lebhaft zu bewegen, und das ist bei ihm nur durch die Güte der Form möglich, da er für das Pathetische des Stoffs nicht leicht empfänglich ist. Hier lege ich ein Gedicht bei, das fertig ist. In etwa 8 Tagen schicke ich ein anderes. Es